Wollte ich immer schon mal sagen, die neue Welle ist tot. Es lebe der Rock'n'Roll! Dann soll ich noch ganz besonders grüßen den Michael, den Björn und den Marc. Und dann los dann, okay? Just come on, just let us go.